Chef Mittelhoff soll Haftbefehl beantragt worden sein. Wie Spiegel Online berichtet, will eine Gerichtsvollzieherin Mittelhoff so dazu zwingen, Auskunft über sein Vermögen zu geben. Es geht um Forderungen in Millionenhöhe. Allein der Unternehmensberater Roland Berger verlangt knapp 6,8 Millionen Euro von dem früheren Topmanager. Viele Kleinkinder lernen schon in der Kita. Es gibt mehr Abiturienten und so viele Studienanfänger wie nie. Trotzdem hängt Bildungserfolg immer noch wesentlich von der sozialen Herkunft ab. Zu diesem Schluss kommt der Bericht Bildung in Deutschland 2014. Er wird alle 2 Jahre von einem Wissenschaftlerteam im Auftrag von Bund und Ländern vorgelegt. Bundesbildungsministerin Wanker hat den Bericht heute vorgestellt. Die irakische Hauptstadt Bagdad bereitet sich auf mögliche Angriffe der Terrorgruppe ISIS vor. Polizei und Soldaten patrouillieren durch wichtige Straßen, neue Kontrollposten werden aufgebaut. Die schweren Kämpfe im Irak haben inzwischen die Ölpreise weiter nach oben getrieben. Der Preis für einen Barrel hat zwischenzeitlich mit knapp 115 Dollar den höchsten Stand seit 9 Monaten erreicht. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Link Gengenbach. Der Volkswagen-Servicepartner mit der höchsten Kundenzufriedenheit. VW Link Gengenbach. Ausgezeichnet mit dem Best auf Südwest. 3:07, hallo liebe Autofahrer. A5 Basel Richtung Frankfurt zwischen Karlsruhe Süd und Dreieck Karlsruhe an der Baustelle. 2 Kilometer stockend und ein Unfall zwischen Riegel und Freiburg. Vielen Dank an Orbitsammler Sascha, der uns das gemeldet hat. Auch hier kommt es zu Behinderungen. Gute Fahrt ins Wochenende. Hitradio Ohr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Come on, let's work, work, work. Thank you for joining Drive on Air. My pleasure. Computer? Programm Disco? Spätes 20. Jahrhundert. Das ist voll an. Seconds to go. 5 seconds to go. Shake your body to sing a song. DJ's on the microphone. This is the beat, come on, come on. DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition. Und jetzt die schlechten Nachrichten. Ja, und hier ist er, euer Donnerhammer, eure echt ätzende Röhre. Darf ich vorstellen, Charlie? Oh, Mamma mia. Charlie, nur noch 2 Sekunden. Jetzt geht's los. Mona Lisa. Jetzt geht's los. Oh, du Lasagne. Charlie, es geht los. 1, 2, 3, the faith you've lost, don't worry, girl, it'll be alright. I'ma wait for you on the other side. Oh, but you know that my love is true, and I keep missing you. Heaven's calling, gotta go. Moonlight shadow, take me home. Moonlight shadow, take me home. The last bed of the sheets on him, carried away. Disc jockey show with Siding Radio. Use you.

love. You know what I'm talking about? Come on. Mein Gast ist hier. Hallo, Herr, grüß dich. Wo ist die Vergnügungsabteilung? Für dich ist er heute geschlossen. Deo! Oh nein. Daylight kommt. Jetzt singt er auch noch. Daylight kommt und ich arbeite nicht mehr. Doch sehe ich in der Haustür meinen roten Pudel, dann fasse ich mir mit der Hand vor Schreck an die Nudel. Heute Abend Bombenstimmen. Schneller, spannender, gnadenlos. Geht voll ab. Shakira on Snap. 19:33 Uhr am Freitagabend mit Partytime ins Wochenende.

everybody, everybody, let's get into it. Get stoned, come on, get started, come on, get started. Spice Girls, Black Eyed Peas. Ah. Oh, wir kommen noch mal heiß, sehr heiß. Die volle Dröhnung. Der Sommer wird heiß, Sonne und Wind und easy light.

glücklich. Völlig von der Rolle und so grün. Rollrasen von Rollrasenmüller in Lahr. Ihr Experte für Dachbegrünung und Rollrasen aus eigener Produktion. Einfach bestellen, ausrollen und fertig. Rollrasenmüller in Lahr. Bei uns vor Ort finden Sie auch Dünger, Saatgut und alles, was Sie brauchen. Profi-Tipps inklusive. Müller-Rollt-Rasen.de. Fliege mit Vitrex nach Brasilien. Gewinner einer Reise nach Rio und einen Cocktailkurs am Zuckerhut. Kreiere deinen eigenen Vitrex Mango Maracuja Cocktail und werde Cocktail-Weltmeister. Einfach Bild und Rezept hochladen und die ganze Welt voten lassen. Mehr Infos zur Vitrex Cocktail-Weltmeisterschaft auf vitrex-wasser.de. Mit dem Sommer auf Du und Du erleben Sie das einzigartige Ambiente der Dammenmühle in Lasolz. Genießen Sie in unserem idyllischen Biergarten Original Dammenbräu-Biere aus der hauseigenen Brauerei und Köstlichkeiten aus Konditorei und Küche. Die Dammenmühle in Lasolz. Gemütlich, urig, badisch. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete heute Abend. WM-Fieber heißt heute die Überschrift. Wer einen Fanartikel, einen Deutschland-Fanartikel mitbringt, bekommt 5 Euro Freiverzehr. Bis 24 Uhr, aber maximal nur 2 Teile. Morgen Samstag im Codex Saturday Young, Wild und Free. Die Qual der Wahl. Zahle entweder normalen Eintritt 6 Euro oder zahle 15 Euro und staube 30 Euro ab. Codex Club in Aachen. Kleine Vorschau, Samstag. Nee. Freitag, 20.04. 20.06. Single Party. Die nächste Single Party ist angesagt. Kann meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Und Vorschau Samstag, 21.06. Mike Feit. Mike Feit. Unter der Überschrift Hashtag. Techno Spezial. Unter anderem mit Cedric Laurent, Sid Rausch, Dizzy, Pace und Mo. Mehr Infos unter codex-club.de. Heute gibt's mal wieder diese Wahnsinnshow. Charlie ist halt wieder im Radio. Oh, Charlie. Charlie 2000. Der Lauschen, die beklappt nach jedem Ton. Charlie ist halt wieder mal am Mikrofon. Alles klar. Seid ihr bereit? Möge die Party beginnen. Sendezentrum Kanal 0 Durchblick. Macht euch jetzt bereit für die volle Ladung Power. Power. Thank you. Belinda Carlisle und Mike Candies. Hello, baby. Wo ist die Party? Party! Kiss me. Volle Stimmung am Freitagabend hier bei Hitradio. Hallo Nachtschwärmer! Genau, ihr habt keinen Popel in den Ohren. Hier ist der absolute Hammer für euch.

Get down on Faceless, spit it out. Alle, die sich noch zugeschaltet haben, willkommen. Diese Sendung ist wie immer live. Der Showfreitag. Es geht wieder heiß her. Der Actionfreitag. Wenn andere schon schlafen gehen, schlagen wir richtig zu. Knallharte Action. Immer freitags. Der Actionfreitag. Pausenlos. Adrenalin pur. Als wenn ihr alle hinterm Mond lebt. Spürt ihr den Flow, die Show geht jetzt los. Raps kommen groß, es ist allen recht so. Fette Beats kommen in dein Ohr wie Q-Tips. Klingt gut, ich komm näher, damit du Schub kriegst. Meine Crew frisst Mike zum Mittag wie Schildklaut. Sogar wenn ich nüchtern bin, kling ich, als wenn ich Schild rauch. Mike ist komm groß raus, weil wir bei Showdown sind, sag ich dir Prost drauf. Wenn ich loslauf, sieht es wirklich doof aus. Beats machen uns höher als auf dem Hochhaus. Ich bin so drauf, weil in diesen Kreis pass ich rein. Also nick für den Digger, falls du weißt, was ich mein. Nick, nick, nick, nick, und beweg dein Arsch. Wenn das Deutsch kennt, am Mike gibt es Bon Voyage. Bitte gib mir mehr von dem heißen Scheiß. Wenn ihr das spielt, wer ist meine Beine falsch? Nick, nick, nick, und beweg dein Arsch. Wenn das Deutsch kennt, am Mike gibt es Bon Voyage. Bitte gib uns mehr von dem heißen Scheiß. Ja. Dr. Dre, Snoop Dogg, Deichkind, alles da drin. Und ich grüße alle, die am Wasser sind oder noch oder kalt gebadet haben. Arschbombe! Arschbombe! Arschbombe! Das reicht, danke. Sau, was ist, Sohn brennt, ein Frischzopf, den machst im Radio, da macht's erst dann Spaß. There's something wrong with the world today, I don't know. Different way, God knows it ain't his. The show ain't no surprise. Getting dim, it's meltdown in the sky. Fällt mir wieder nichts mehr ein, Nachtschwimmer. Young Cannibals. Fine Young Cannibals. Und Aerosmith. Wir bringen das ganz durcheinander. Der Uwe Kassner hat gerade gepostet. Heute Place to Be. Er ist ein Meisner. Wahnsinn, die sind alle so alt wie ich. Ja, ist da Aha-Fußball oder sowas? Ja, yeah, das wird so sein. Ist der Power Freitag. Ja, nach Schwimmer. NDO Radio. Spezialremix von Giorgio Moroder, Weezer. Jetzt schauen wir mal kurz rein, was so abgeht. Es ist nicht viel in der Veranstaltungsszene. Das ist auch besser so, weil es sowieso Fußball ist. Heute im Bergwerk WM Opening auf Floor 1, Floor 2 Salsa Party. Mittwoch, 18.06. Badener Nacht. Morgen Samstag WM Opening auch und Salsa Party. So, was haben wir noch? Am Mittwoch, 18.06. in der Grösselmühle Obersalzbach Fantasy. Die Freunde des Foxtanzers kennen die Fantasy, die Nummer 1. Und morgen die wilden Engel in Meisen, da haben wir ja schon

Da tut sich irgendwo was. Bei Bandys, beim größten Damenschuhverkäufer. Al, warum tut sich denn nichts? Ja. Komm gleich. Du musst eben noch Geduld haben. Okay. Ich will aber nicht wieder enttäuscht werden. Es ist gleich soweit. Vertrau mir. Ich weiß doch, wie es geht. Du weißt es eben nicht, Al. Ich bin kein Feigling. Oder können Feiglinge 4 Touchdowns in einem Spiel fertig kriegen? I feel like I've been wanting you all my life. You don't understand. I'm so glad we're at the same place at the same time. It's over now. I spotted you dancing. You made all the girls stare. Those lips and your brown eyes. Ooh. And the sexy hair. I shake, shake my thing. I make the world want you. Tell your boys you'll be back. I wanna see what you can do. What would it take for you to just leave with me? Not trying to sound conceited, but me and you are meant to be. You're a sexy guy, I'm a nice girl, don't you know? Let's turn this dance floor into our own little nasty world. Boys, sometimes a girl just needs one. Lana Del Rey und Britney Spears. Ist ja krass, Mann. Das ist der letzte Müll. Das ist total altmodisch. Das ist Teufelsmusik. Die Ursache Nummer 1 für Schwangerschaften, Gewalt an Schulen und Lederhosen. Nein, gönnt sich ja sonst nicht. Nichts ist unmöglich. Ruhe da! Ordnungsdienst! Mal Bier holen. Du wirst schon wieder hässlich. Ein, zwei Bier und du bist wieder schön. Geh mal Bier holen, denn ich mein, dass du hässlich bist, das muss ja nicht sein. Und jetzt passt alle. Geh mal Bier holen. Schon wieder hässlich. Ein, zwei Bier und du bist wieder schön. Geh mal Bier holen. sich da drauf. Dann kommt seine Olle rein und er sagt, ey, pass mal auf, geh mal Bier holen. Du wirst schon wieder hässlich. Ein, zwei Bier und du bist wieder schön. Musste jeder mal mit allen. Da sagt der Hans zur Rosi, tu mir mal einen Gefallen. Geh mal Bier holen, du wirst schon wieder hässlich. Ein, zwei Bier und du bist wieder schön. Die aktuelle von Micky Krause. Hurenlöse! Wow! Ich dreh durch! Ich dreh durch! Mir geht's in die Hose! Ja! Genau. Hier bei Tears for Fears und Rammstein. Um 20.49 Uhr. Oh ja, jetzt mache ich mich beliebt bei den Frauen. Was ist der Unterschied zwischen Joghurt und einem Mann? Joghurt hat Kultur. Ja. Jetzt werden die wieder oben auf, ha? Mutti, kaufst du mir Kekse? Hol dir doch welche. Aber Mutti, du weißt doch, ich hab doch keine Arme. Keine Arme, keine Kekse. Das ist wieder zu hart, ja? Ja. Ist ja krass, Mann. Das ist der letzte Müll. Es ist total altmodisch. Das ist Teufelsmusik. Die Ursache Nummer 1 für Schwangerschaften, Gewalt an Schulen. Ja. Hey, Leute. Dieses ist der nackte Überwahnsinn. Wer jetzt nicht dabei bleibt, ist selber schuld. Richtig. Das halte ich im Kopf nicht aus. Diese Schalen, bitte. Ja, Nachschwärmer. Servus, grüezi. Hallo. Servus, grüezi. I want back down. Hey, baby. gleich ein, 29 Uhr. Der Sommer wird rasant. Voller Action. Sonne, Meer, Strand. So, das weiß jeder, jetzt kommen die Commodores. Aber noch was dazu. Ja, das ist der Freitag. Und ich sage Hallo Nachtschwärmer. Michael Jackson, Fleetwood Mac. Das sind ein paar ganz dicke Hämmer da drin in diesem Zusammenschnitt. Wow! Ja, ich denke, die meisten sitzen vor dem Fernseher. Aber es gibt auch Leute, die Radio hören. Oh, was machen meine Freunde von Two and a Half Men? Nennen Sie mir drei Beiträge des römischen Imperiums zur Zivilisation. Orgien, Wein und Bulimie. Ja. Wann hört dieser Albtraum auf? Kein Alkohol und keine Therapie kann das je wieder gut machen. Sein Gesicht. Was hier jetzt gebraucht wird, ist ein kleiner Stimmungswechsel. Ton ab! The pearl and blue can tell, can tell. Remix, I can make them heads swell, yo. Yo, ay, yo, boom. Yo, ay, yo, dirty. So what's life supposed to be about, baby? Get free up your vibe and stop acting crazy. Reminisce on all the good times daily. Why you tryna pose like I be acting shady? What's that supposed to be about, baby? Get free up your vibe and stop acting crazy. Shonda Paul, I give it a good loving daily. Now you tryna pose like I be acting shady. Oubliez ma peine immense. Je veux m'enfuir que tout recommence. Pour ma douce souffrance. Je remue le ciel jour la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse. So what's that supposed to be about, baby? Get free of your vibe and stop acting crazy. Reminisce on all the good times daily. Why you tryna pose like I be acting shady? Make it very clear to you, you're very dear to me. An honor of me share to you, me not unfair to you. Woman, I want to really make you know that I will always draw near to you. Oh, my douce souffrance. Ah, Blue Control. Blue Paul. Yeah. Summertime. Die Beute an! Wow! Die volle Dröhnung. Action, Bier und Silikon. Here comes the sun, I say, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright. Here comes the sun, do-do, here comes the sun, I say, it's alright, it's alright. It's alright. Little darling, it's been

Wahnsinn, ah. Frankie, goes to Hollywood. Und Martin Garrix. Hallo, hier ist der Freitag. Scheiße, nein. Das hat der Welt gerade noch gefehlt. Ja, wir haben längst alle Grenzen überschritten. Gefährlich, Alter. Till the sun fell down. You kept it going. Qui dit crise, te dit monde, dit

People ask the question, what's a rock and roller? And I tell them, it's not about drums, drugs, and hospital drips. Oh no. There's more there than that, my friend. We all like a bit of a good life. Some the money, some the drugs. Others the sex game, the glamour, or the fame. But a rock and roller, what's the fucking lot? Reisen gut. Thomas, Mudo, Andy, Michi rocken die gesamte City. Rocken Gott, verdammte Hits seit 25 Jahren im Biss. Da ist bereits seit den 80er Jahren keine Live-Shows, Live-Spektakel. Und der Leute unser Name fällt, denn kein Mensch mehr an Marvel-Helden. Frag mich, was wir von das für euch tun können. Frag mich, was wir für das anders tun können. Nein, nicht. Nur dastehen und zuhören. Was ist? Mit abgehen und zudröhnen. Fuck it. Dass es irgendwann mal aufhört. Fuck it. Dass wir irgendwann mal ausbören. Mach mit. Wenn am Ende das Haus brennt. Mach mit. Wir können morgen früh ausfällen. Zeit. Fantastisch. Wieder ganz frisch. Zeit los, wie die Fantas wieder drauf sind. Zeit los, auf keinen Fall ihr aufgeben. Live-Show, zwanghaftes Auftreten. Heilfroh, wenn wir wieder aus dem Haus sind.

Präsentiert von der Triage Automobile. Mobilität in Baden-Württemberg. In ihrer Nähe mit Renault, Dacia und Hyundai im Gewerbegebiet Kippenheim. www.tri.ag. Grüß Gottle, hier spricht Dr. Breitner. Ich bin der Marketingverantwortliche von einem aufstrebenden Brückenbauunternehmen aus dem Ländle. Für unsere Expansion in der ostdeutsche Raum suchen wir noch einen kompetenten Deutsch-Sächsisch-Dolmetscher. Wenn Ihnen Betonmischmaschinen, Vierkantbrettle oder elfkantige Stahlspreizerle in Sächsisch keine Fremdwörter sind, wäre sie gerade ideal. Denn, jetzt mal ehrlich, wenn wir da mit unserem Hochdeutsch schwätzen, die holde Brücke doch glatt für eine Stadt in Belgien. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Mann, neulich habe ich ein anständiges Werkzeug gebraucht. Ich habe es im Baumarkt gesucht, aber nichts gefunden. Da hat mir der Verkäufer einen Tipp gegeben. Asal, Baubeschlag in Offenburg im Drachenacker. Und da habe ich dann genau das gefunden, was ich wollte. Werkzeug in Profiqualität. Tja, wer clever ist, kommt gleich zu uns. www.asal-baubeschlag.de. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, erstmal zum Fußballspiel. 1-1 steht's. Und heute Abend im Codex WM-Fieber. So ist es alles in den WM-Fieber. Wer einen Fanartikel, einen deutschen Fanartikel mitbringt, bekommt 5 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Aber nur 2 Teile möglich. Sonst räumen Sie den Schrank, ihr braucht ja die noch. Okay, das heute. Codex. Morgen Samstag. 14. Juni. Codex Aachen. Saturday, Young, Wild und Free. Die Qual der Wahl wieder. Entweder zahle 6 Euro und normale Getränkepreise oder 15 Euro und staube 30 Euro ab. Kleine Voranzeige, kommenden Freitag Single Party, die nächste. Codex Club. Und Samstag, 21.06. Hashtag Spezial. Techno. Mit Mike. Mit Mike Fate. Mike Fate. Und noch ein paar andere, wie Cedric Leroy, Südrausch, DJ Peace und Mö. Codex Club in Aachen. Heute gibt's wieder Charlie pur, die Leute sind drauf und sie drehen das Radio auf. Charlie spielt die größten Hits. Die Party steigt und alle hören zu. Charlie gibt so leicht keine Ruhe, denn er will Spaß. Er will einfach nur Spaß. Und die Leute schreien Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Eiskalt lässt du meine Seele erfrieren. Das ist Wahnsinn. Du spielst mit meinen Gefühlen. Und Charlies Show ist lange noch nicht Müll. Denn Charlie weiß, was er will. DJ sein. Ganz allein, ich bin wieder da. Atmosphäre und Leben pur, jede Woche bei 2000. Echten Bomben-Sound hier. Auf dem Fall voll ab. Ach, mach doch die Klappe zu. Was gekannt? Göttlich. Pointers ist das, Pointers ist das. Ihr mit Hornlook. Ah, so heiß. Party time is any time. Any time is party time. Super. Ist da der Action-Sommer. What time is it? It's time for. I know that we are upside down. Stay the night, stay the night. Jetzt kommt die volle Sommerladung. Ja, jetzt schauen wir mal kurz rein in die Mails. Die Jenny. Hallo, ich grüße Matthias aus Rheinau sowie Glückli und Urmel. Beste Grüße aus dem Rheinland von der Jenny. Studio@hitradio-ohr.de, das ist die E-Mail-Adresse wie hier. Am Strand, der Arsch ist braun gebrannt und Tequila ist dabei. Wilde Sauferei, ja, wir liegen am Strand. Der Arsch ist voller Sand und abends wird's dann richtig geil. Die Mädels sind bereit. Einfach im Tisch. Come on, come on. ein bisschen Pseudo, Freestyle, hä? Nachtschwärmer, hier ist Al Bundy. Oh, da drängelt sich wieder einer dazwischen mir. Al, was gibt's, übrigens, was machst du so im Sommer? Bist du auch ein bisschen raus und liegst ein bisschen hin? Das wollte ich schon immer. In der Sonne liegen, auf der Wiese laufen, eine gut aussehende Schlampe durch den Zaun beobachten. Aber was soll's, so weit wird's nicht kommen. Ja, Alter, Spanner, Alter. Als Achselhöhlen sind das Tor zu einer anderen Dimension. Ja. Wir liegen am Strand, der Arsch ist braun gebrannt und Tequila ist dabei. Wilde Sauferei, ja, wir liegen am Strand. Die Zähne voller Sand und abends wird's dann richtig geil. Die Mädels sind bereit. Einfach episch. DJ! DJ! DJ! Jim Jump! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! Jim Jump! Yeah.

Queen. AC/DC in the House of Pain. Yeah, so is this. Hey DJ, bring that back. Bring it back. On power. Oh shit, shit, shit, shit. Hey! Pick it up. Hey! Pick it up. Hey! Pick it up. Gerade eben noch ein Tor gefallen. 1-3-4 Niederland. Ja, das sieht Spanien nicht ganz gut aus, ha? Anke! Hier noch ein paar andere. Immer freitags ab 19 Uhr. Knallhart. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Heute. Don't stop the music! Dann machen wir mal jetzt, darf ich nochmal wiederholen, was ich da habe in Veranstaltungen, wo drauf hingewiesen werden sollte. Es sind wenig, es ist nämlich Fußballzeit, ganz klar. So, also morgen auf jeden Fall, das ist mal Pflicht, ist die Mallorca-Party des MGV Schuttertal. Festplatz am Eichberg im Schuttertal. Eine riesen Festzelt und Stände und alles mögliche, zum Beispiel Schinkenstraße, Bierkönigsamt, Trier, Fasttheke, Tropenhölle, Likörbar, Haifischbar, Cocktailstand und vieles mehr. Partyband Keep Cool und DJ PP 71. Ein riesen Bus-Shuttle-Service ist anberaumt. Da müsst ihr schauen im Internet. Da könnt ihr euch fahren lassen ab Lahr, Gengenbach, Mühlbach, Hofweier oder Kappel. So, für alle Freunde der Foxmusik, am Mittwoch, 18. Juni, ist die Gruppe Fantasy in der Gresselmühle Obersasbach. Ja, Eingeweihte und Insider der Fox-Szene, die kennen die Gruppe Fantasy. Wir haben schon mehrere Nummer 1 jetzt gehabt. Ja, genau. Heute ist im Bergwerk in Elgersweier WM Opening und Salsa Party in Floor 2. Am Mittwoch, 18.06. ist eine Partnernacht im Bergwerk. Morgen Samstag ist WM Opening auch schon wieder und eine Salsa Party im Floor 2. Ja, für Diskotheken ist während der WM eigentlich ziemlich schwierig. Gegen die WM anzutreten. Das ist heiß. Freitag! Super drauf! Oh. Affengeil! Wahnsinn! Schlag! Die volle Packung Power! Steht's 1-4. Ah, die machen die rund. I've got to run away. Dann, Nachtschwärmer, darf ich mich ganz herzlich bedanken bei allen, die am Pfingstsonntag bei mir waren, und zwar am Kaiserstuhl in Riegel im U Live. Das war super und herzlichen Dank. Die trotz des warmen Wetters gekommen sind, da hat man ja keinen Hund auf die Straße gejagt bei dem warmen Wetter. Bitte seht euch die Bilder an. Bei Facebook gebt ein Charlie 2000 in Buchstaben. Und der Chris Braun, der Chef, der hat gesagt, wir müssen das wiederholen. Der Freitag. Luftdicht verschließen. Volles Rohr. Ja, du hast recht, Charlie. Da fliegen euch die Sicherungen raus. Ja, 22.37 Uhr und jetzt ist wieder Zeit. Die doofe Witze-Ecke. Richtig. Ein junger Softie kommt in die Apotheke. Es ist ihm unangenehm, dass er nicht allein ist. Sie wünschen, fragt die Verkäuferin. Er holt weit aus. Kennen Sie die Hauptstadt von Frankreich? Aber gewiss doch. Na prima. Dann geben Sie mir mal bitte 3 Einwohner. Da musst du nicht unbedingt in die Apotheke. Gibt's auch anderswo. Evi übernachtet zum ersten Mal bei ihrem Freund. Er schlägt vor, die neuen Kondome mit Geschmack zu probieren. Er macht das Licht aus und Evi stürzt sich auf sein bestes Stück. Oh geil, schmeckt nach Käse und Zwiebeln, keucht er. Mach mal langsam, ich hab das Ding noch gar nicht an. Das ist einer zu hart.

Mal allen noch ein schönes Wochenende. Bis kommenden Freitag. Wir haben hier technische Diffusionen. Ich weiß nicht genau, ob nach den Nachrichten was kommt. Das kann ich jetzt nicht. Das höre ich erst, wenn ich nichts höre. Music Instructor, absolute Spitze. FM Stereo. Just dance and move your body. Das war's mit einem Charlie 2000. Guten Nacht, liebe Leute! So geil! 23 Uhr. aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr, die Nachrichten. Im Studio Thomas Frohwerk. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien hat Mexiko sein erstes Gruppenspiel in der Gruppe A gewonnen. Die Mexikaner setzten sich in Natal mit 1:0 gegen Kamerun durch. Das entscheidende Tor erzielte Uribe Peralta in der 61. Spielminute. Gestern hatte zum Auftakt in der Gruppe A Gastgeber Brasilien die Mannschaft aus Kroatien mit 3:1 besiegt. Gelassen hat Franz Beckenbauer auf die gegen ihn ausgesprochene Sperre durch den Fußballweltverband FIFA reagiert. Er habe gedacht, das sei ein April-Scherz, vielleicht habe sich da jemand einen Spaß erlaubt, sagte Beckenbauer bei Sky. Die FIFA hatte Beckenbauer für 90 Tage für jegliche Tätigkeit im Fußball gesperrt. Grund dafür ist, dass er in einer Untersuchung der Ethikkommission nicht kooperiert habe. Dabei geht es um die WM-Vergabe 2022 an Katar. Nach dem Siegeszug der Islamistenmiliz ISIS im Irak hat US-Präsident Obama ein Eingreifen amerikanischer Bodentruppen in den Konflikt ausgeschlossen. Washington bereite andere Optionen zur Unterstützung vor. Die Entscheidung werde aber nicht über Nacht fallen. Präsident Obama gibt der irakischen Regierung Mitschuld an der explosiven Lage. Die Regierung in Bagdad müsse die Sicherheitskräfte in den Griff kriegen und die religiösen Differenzen glätten. Andernfalls hätte jegliche Hilfe, auch militärische, keinen Zweck, sagte Obama. Er werde die Optionen prüfen, aber jegliche Aktion von Seiten der USA werde Zeit brauchen und werde nur parallel mit irakischen Anstrengungen erfolgen. US-Bodentruppen schloss Obama kategorisch aus. US-Militär und Steuerzahler hätten enorme Opfer gebracht.